Nationalhymne, ein Nationalhymne ist die Hymne eines Staates, bei Bundesstaaten auch Bundeshymne genannt. Sie ist der feierliche Lobgesang, das Lied oder Musikstück, dem sich eine Stadt zu besonderen Anlässen präsentiert. Diese Staatshymne wird beispielsweise bei Staatsempfängen, internationalen Sportereignissen oder bei besonderen staatlichen Ereignissen gespielt oder gesungen. Wir schauen uns heute der österreichische Nationalhymne näher an. Die Melodie schrieb man damals Wolfgang Amadeus Mozart zu. Neueren Forschungen zufolge dürfen sie jedoch von Johann Papitzt Holzler stammen. Der ursprüngliche Text wurde von der Schriftstellerin Paula Priadovic verfasst und ging aus einem Preisausschreiben der Bundesregierung als Sieger hervor. Bereits am 9. April 1946 wurde mit Ministerbeschluss verfügt, die Melodie von Mozarts Freimaurerkettenlied als Melodie der Bundeshymne Österreich zu verwenden.